the first thought or the first emotion in the morning is very important. Der erste Gedanke oder das erste Gefühl am Morgen ist sehr wichtig. I remember when the Lord said to me, ich erinnere mich, als der Herr zu mir sagte, the first thought or the first emotion in the morning. Den ersten Gedanken oder die erste Emotion am Morgen. You have to pay close attention. Musst du sehr genau beachten. If you like where the thought or feeling takes you, wenn dir gefällt, wohin der Gedanke bzw. das Gefühl dich führt, you have to pursue it. Musst du ihm nachgehen. You have to keep thinking, keep feeling, keep meditating. Du musst weiter darüber nachdenken, ihm nachspüren und weiter darüber meditieren. But if you don't like it, aber wenn es dir nicht gefällt, do not follow the thought or emotion. Dann folge dem Gedanken oder Gefühl nicht. This has completely changed my life. Das hat mein Leben komplett verändert. So today I woke up with an interesting thought. Heute bin ich mit einem interessanten Gedanken aufgewacht. So let's invite the Holy Spirit. Lasst uns den Heiligen Geist einladen. Not that he needs to be invited. Nicht, weil er eingeladen werden muss, but we're gonna tell him that he's welcome here. Sondern um ihm zu sagen, dass er hier willkommen ist. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir, that you are present. Dass du hier bist. You live in us. Du lebst in uns. And you love people. Und du liebst Menschen. You are the one who releases the supernatural. Du bist derjenige, der das Übernatürliche freisetzt. And we trust you, und wir vertrauen dir, that today you will release healing miracles. Dass du heute Heilungswunder freisetzt. That a lot of people will get healed today. Dass heute viele Menschen geheilt werden. And in the next few months as they watch this. Und in den folgenden Monaten, wenn sie das anschauen. So, thank you, Holy Spirit. Also danke, Heiliger Geist. We desire you. Wir sehnen uns nach dir. We love you. Wir lieben dich. And we want you to be moving in this place right now. Und wir wollen, dass du jetzt an diesem Ort handelst. Thank you. Danke. All right, here is my thought that I woke up with. Okay, hier ist mein Gedanke, mit dem ich aufgewacht bin. Remember. Denk daran. I woke up and as I woke up, this thought was there already. Ich wachte auf und dieser Gedanke war bereits da. I didn't wake up and then kind of slowly started to think. Ich wachte nicht auf und fing dann langsam an zu denken. In fact, I woke up tired. Eigentlich wachte ich sogar müde auf. Which normally doesn't happen. Was normalerweise nicht passiert. But I was just in America and it was very intense. Denn ich war erst in Amerika und es war sehr intensiv. And the time change and everything, I felt very tired. Und durch den Zeitunterschied, alles fühlte sich sehr müde an. So I woke up and this thought was so clear. Ich wachte also auf und dieser Gedanke war so klar. Life makes no sense. Das Leben macht keinen Sinn, unless it is lived in intimacy with Jesus. Wenn es nicht in Intimität mit Jesus gelebt wird. I say it again. Ich sage es nochmal. Life makes no sense. Das Leben macht keinen Sinn, unless it is lived in intimacy with Jesus. Wenn es nicht in Intimität mit Jesus gelebt wird. As I woke up with this thought, I realized that this is something that is coming from the Holy Spirit. Da ich mit diesem Gedanken aufwachte, erkannte ich, dass dies etwas ist, was von dem Heiligen Geist kommt. So I kept thinking. Deshalb dachte ich weiter nach. Life makes no sense at all. Das Leben macht überhaupt keinen Sinn. Unless it is lived in intimacy with Jesus. Wenn es nicht in Intimität mit Jesus gelebt wird. Every single day. Jeden einzigen Tag. I believe throughout every day. Ich glaube den ganzen Tag lang. There is a constant battle in our hearts. Findet ein ständiger Kampf in unserem Herzen statt. To draw us away from intimacy with Jesus. Um uns aus Intimität mit Jesus wegzuziehen. And then we live our life in a religious way. Und dann leben wir unser Leben auf eine religiöse Weise. We read our Bible. Wir lesen unsere Bibel. We say our prayers. Wir sprechen unsere Gebete. But we don't really know him. Aber wir kennen ihn nicht wirklich. And then we come in some kind of a crisis or difficult times. Und dann kommen wir in irgendeine Krise oder in schwierige Zeiten, which is part of life. Was zum Leben gehört. And often in the crisis we discover that there is no intimacy between us and Jesus. Und oft merken wir in der Krise, dass es keine Intimität zwischen uns und Jesus gibt. We don't realize it many times only in the crisis. Wir merken es oft nicht, nur in der Krise. And many people in the crisis it's too late. Und für viele Leute ist es in der Krise zu spät. Think about a marriage. Denk an eine Ehe. I know so many married couples. Ich kenne so viele verheiratete Paare. They've been married for a long time. Sie sind seit langer Zeit verheiratet. And they've lost intimacy. Und sie haben die Intimität verloren. And I'm not talking about physical intimacy. Und ich spreche nicht über körperliche Intimität. I believe in four types of intimacy. Ich glaube an vier Typen von Intimität. Physical. Körperlich. Emotional. Emotional. Intellectual. Intellektuell and spiritual. Und geistlich. And so many couples don't even realize they have no more intimacy. Und so viele Paare merken gar nicht, dass sie keine Intimität mehr haben. They live together in the same house. Sie leben zusammen im selben Haus. Sleep in the same bed. Schlafen im selben Bett. But they are disconnected. Aber sie sind getrennt. And one time a big crisis comes and then it's too late. The only thing they can see is divorce. Und irgendwann kommt eine große Krise und dann ist es zu spät. Das einzige, was sie sehen können, ist Scheidung. And they divorce. Und sie lassen sich scheiden. But they don't realize they've actually lost intimacy a long time ago. Aber sie merken nicht, dass sie in Wirklichkeit vor langer Zeit die Intimität verloren haben. So let me say it again. Also lasst es mich noch einmal sagen. Life makes no sense. Das Leben macht keinen Sinn. Unless it is lived in intimacy with Jesus. Wenn es nicht in Intimität mit Jesus gelebt wird. So this is what I kept thinking the whole morning. Darüber habe ich also den ganzen Morgen nachgedacht. Jesus, how intimate are you to me? Jesus, wie intim bist du mit mir? And how intimate I am with you. Und wie intim bin ich mit dir? And what am I doing every day to make sure I have real intimacy? Und was mache ich jeden Tag, um dafür zu sorgen, dass ich wahre Intimität mit dir habe? Today we're going to pray for the sick. I believe Jesus will heal a lot of people. Heute werden wir für die Kranken beten. Ich glaube, dass Jesus viele Menschen heilen wird. Let me give you some very simple keys that will help you to live intimacy with Jesus. Lass mich dir ein paar ganz einfache Schlüssel geben, die dir helfen werden, Intimität mit Jesus zu leben. Ich denke, wahrscheinlich einer der besten Abschnitte in der Bibel, die darüber sprechen, ist in Philipper 3. Ich werde die Passion-Bibel dafür verwenden, which doesn't exist in Portuguese. Die in Deutsch und Portugiesisch nicht existiert. Deshalb werden wir es wörtlich übersetzen. So my Brazilian friends, don't try to find that version in Portuguese. It doesn't exist. Also meine brasilianischen und deutschen Freunde, versucht nicht den Vers auf Deutsch zu finden. Er existiert nicht. But look what he says in verse 10, Philippians 3, verse 10. Schau, was er sagt in Philipper 3, Vers 10. He says, and I continually long to know the wonders of Jesus. Er sagt, und ich sehne mich ständig danach, die Wunder Jesu zu kennen. And to experience the overflowing power of his resurrection. Und die überfließende Kraft seiner Auferstehung zu erleben. Working in me. Die in mir wirkt. Paul said something very strong. Paulus sagte etwas sehr Starkes. I continually long. Ich sehne mich ständig danach. This is a clear decision. Das ist eine klare Entscheidung. You know, long is a strong word. Sich nach etwas sehnen ist ein starkes Wort. Deep desire. Es ist ein sehr tiefes Verlangen. You know, it's like I'm here in Brazil and Debbie is in America. Es ist so wie, ich bin hier in Brasilien und Debbie ist in Amerika. I can say, I miss Debbie. Ich kann sagen, ich vermisse Debbie. Nice. Ja, das ist nett. But I can say I long for the moment she's back home. Aber ich kann auch sagen, ich sehne mich nach dem Moment, wenn sie zurück ist. It's just a strong expression in English. Das ist so ein starker Ausdruck in Englisch. And Paul has a very deep longing in his heart. Und Paulus hatte eine sehr tiefe Sehnsucht in seinem Herz. That's Philippians chapter 3, verse 10. Das ist Philipper 3, Vers 10. I continually long to know. Ich sehne mich ständig danach. The wonders or the beauty, the marvelous Jesus. Die Wunder oder die Schönheit, den herrlichen Jesus zu kennen. Paul used a very specific word in the original Greek. Paulus verwendete ein ganz spezifisches Wort im griechischen Original. To know in the original Greek, there are different words. Für kennen gibt es im Altgriechischen verschiedene Begriffe. There are a whole bunch of words that express a different knowledge. Es gibt eine ganze Reihe von Wörtern, die ein unterschiedliches Kennen beschreiben. The word that he used here, das Wort, das er hier verwendete, is not a mental knowledge. Ist kein mentales Wissen. So, not intellectual. Also nicht intellektuell. So Paul is not saying, oh, I long to figure Jesus out better. Paulus sagte nicht, oh, ich sehne mich danach, Jesus besser zu ergründen. Like understand. Also zu verstehen. Paul is not saying, I really long to understand more things about Jesus. Paulus sagt nicht, ich sehne mich wirklich danach, mehr Dinge über Jesus zu wissen. Here is what he said. Hier ist, was er sagt. He's saying, I have a deep longing. Er sagt, ich habe eine tiefe Sehnsucht. To intimately know Jesus. Jesus intim zu kennen. The word that he uses. Das Wort, das er verwendet, in the original Greek, it was used for sexual intercourse between a woman and a man. Wurde im Altgriechischen für Geschlechtsverkehr zwischen einer Frau und einem Mann verwendet. So it is a very intimate knowing. Es ist also ein sehr intimes Kennen. The word knowing here in the Greek, das Wort Kennen hier im Griechischen, it has the relational meaning. Spricht die Beziehung an. There is a strong relationship with the one who knows and the one who is known. Es gibt eine starke Beziehung zwischen demjenigen, der kennt, und dem, der erkannt ist. For instance, I can say, I would really like to get to know Letizia better. Zum Beispiel, ich könnte sagen, ich möchte Letizia wirklich gerne besser kennenlernen. What do we mean by this? Was meinen wir damit? I'd like to know what she likes, what she doesn't like. Ich möchte wissen, was sie mag und was sie nicht mag. I'd like to know, you know, the things, how she thinks about certain things. Ich möchte wissen, wie sie über bestimmte Dinge denkt. But this can still remain superficial. Aber das kann trotzdem oberflächlich bleiben. But the word that Paul used has a deep connection between the two people. Doch das Wort, das Paulus verwendete, beinhaltet eine tiefe Verbindung zwischen zwei Personen. In other words, he said. Mit anderen Worten sagt er. I long continuously. Ich sehne mich ständig danach, to have intimacy with Jesus. Intimität mit Jesus zu haben. That was the cry of his heart. Das war der Schrei seines Herzens. And this was the thought I woke up with today. Und dies war der Gedanke, mit dem ich heute Morgen aufgewacht bin. Life makes no sense. Das Leben macht keinen Sinn. Unless we live in intimacy with Jesus. Wenn wir nicht in Intimität mit Jesus leben. It makes absolut no sense. Es macht absolut keinen Sinn. Now let's ask some questions. Also lasst uns ein paar Fragen stellen. How can we have this intimacy? Wie können wir diese Intimität haben? You see, in the context, Paul is very practical. Siehst du, im Kontext ist Paulus sehr praktisch. He's literally giving us practical steps how to have that intimacy. Er gibt uns buchstäblich praktische Schritte, wie wir diese Intimität haben können. Look how he starts. Schau, wie er beginnt. My beloved ones, meine Geliebten, don't ever limit your joy, beschränkt niemals eure Freude, or fail to rejoice, oder versäumt es, über die wunderbare Erfahrung zu jubeln, in the wonderful experience of knowing our Lord Jesus, dass ihr unseren Herrn Jesus kennt. So the first thing he says this, das Erste, was er sagt, ist also Folgendes. Never stop rejoicing that you know Jesus. Never stop that. Hör niemals auf zu jubeln, dass du Jesus kennst. Hör niemals auf. Every day say, Jesus, I rejoice because you are who I need. Sag jeden Tag, Jesus, ich juble, weil du der bist, den ich brauche. Do you know, joy is a noun. Weißt du, Freude ist ein Substantiv, ein Nomen. To rejoice is a verb. Sich freuen ist ein Verb, ein Tu-Wort. It's a decision that you can make every day. Es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen kannst. You choose if you rejoice or not. Du entscheidest, ob du dich freust oder nicht. Unfortunately, many Christians think that there's nothing we can do about our joy. Leider denken viele Christen, dass es nichts gibt, was wir wegen unserer Freude tun können. They think, I go through difficult times, I can't feel joy. Sie denken, ich gehe durch schwierige Zeiten, ich kann keine Freude fühlen. Look, it doesn't matter what you feel like. Schau, es ist egal, wie du dich fühlst. Every day you can make a choice. Jeden Tag kannst du eine Entscheidung treffen. To rejoice because you have Jesus. Zu jubeln, weil du Jesus hast. That's how he starts the whole context. So beginnt er den ganzen Kontext. So how do many Christians rejoice? Wie jubeln viele Christen? They rejoice in their circumstances if they are perfect. Sie jubeln, wenn ihre Umstände perfekt sind. They rejoice when they have enough money in the bank account. Sie jubeln, wenn sie genug Geld auf dem Bankkonto haben. They rejoice when everything goes exactly the way they like it. Sie jubeln, wenn alles genauso läuft, wie sie es mögen. Like this, you're never gonna live intimacy with Jesus. Auf diese Weise wirst du nie Intimität mit Jesus leben. I can really tell you. Ich kann dir das bereits sagen. If you want to live intimacy with Jesus, wenn du Intimität mit Jesus leben willst, you have to choose to rejoice in the person of Jesus Christ every day. Musst du dich entscheiden, jeden Tag in der Person Jesus Christus zu jubeln. So every day you say, Jesus, I am so grateful I have you. Jeden Tag sagst du, Jesus, ich bin so dankbar, dass ich dich habe. You are enough. Du bist genug. You are the source of my joy. Du bist die Quelle meiner Freude. I rejoice, I rejoice, I rejoice. Ich juble, ich juble, ich juble. That's the choice that you have to make. Diese Entscheidung musst du treffen. Many people don't even know how to rejoice in Jesus as a person. Viele Leute wissen also gar nicht, wie sie sich in Jesus als Person erfreuen sollen. And then they say, und dann sagen sie, Reinhard, teach me how to have intimacy. Reinhard, lehre mich, wie ich Intimität haben kann. Okay, start by rejoicing in the presence of Jesus Christ and not in your circumstances. Okay, fang an, dich an der Person Jesus Christus zu erfreuen und nicht an deinen Umständen. Because if he is not the source of your joy, what else will be? Denn wenn er nicht die Quelle deiner Freude ist, was soll es dann sein? That's the first thing that Paul teaches us. Das ist das Erste, was Paulus uns lehrt. Then he teaches us something very, very important. Dann lehrt er uns etwas sehr, sehr Wichtiges. He tells us that we have to reject self-righteousness. Er erklärt uns, dass wir Selbstgerechtigkeit abweisen müssen. The Apostle Paul, he's telling his own story. Der Apostel Paulus erzählt seine eigene Geschichte. He said, I was basically perfect. Er sagt, ich war eigentlich perfekt. He's saying, everything I did according to the law was right. Er sagt, alles, was ich gemäß dem Gesetz tat, war korrekt. But then he says, it's all garbage. Aber dann sagte er, es ist alles Müll. He literally said, I don't want to find my own righteousness. Er sagt buchstäblich, ich will nicht meine eigene Gerechtigkeit finden. Look how the Christian world is full of self-righteousness. Schau, wie sehr die christliche Welt voll von Selbstgerechtigkeit ist. I have done this, I have done that. Ich habe dies getan, ich habe das getan. I prayed and Jesus answered. Ich habe gebetet und Jesus hat geantwortet. I healed some people. Ich habe ein paar Leute geheilt. I built this ministry. Ich habe diesen Dienst aufgebaut. I released a prophecy and it was perfect. Ich habe eine Prophetie weitergegeben und sie war perfekt. So, who cares? Wen interessiert das? Who cares? Wen interessiert das? You are nothing more than a channel of the power of God. Du bist nicht mehr als ein Kanal der Kraft Gottes. If I am a channel through whom the power of God flows, wenn ich ein Kanal bin, durch den die Kraft Gottes fließt, how can I think that this has something to do with me? Wie kann ich dann denken, dass dies etwas mit mir zu tun hat? But that's what we do. Aber genau das tun wir. Self-righteousness always tries to sneak into our heart, all the time. Selbstgerechtigkeit versucht immer zu in unser Herz zu schleichen, ständig. I remember when God showed me the self-righteousness in my own heart. It was shocking. Ich erinnere mich, als Gott mir die Selbstgerechtigkeit in meinem eigenen Herz zeigte. Es war schockierend. It's like self-righteousness is pride. Es ist so, Selbstsüchtigkeit ist Stolz. And it is so easy to come into our hearts. Und es passiert so leicht, dass sie in unser Herz kommt. Paul says, I reject this. Paulus sagte, ich weise das ab. And he was a guy who was so perfectly righteous. Und er war ein Mann, der so perfekt gerecht war. He was so self-disciplined. Er war so selbstdiszipliniert. In the context, he says, I obeyed the law. In diesem Kontext sagt er, ich habe dem Gesetz gehorcht. And then he says, this is all garbage. Yeah. It stinks. Und dann sagt er, das ist alles Müll. Es stinkt. I am righteous because of what Jesus did, and that's the only reason. Ich bin gerecht durch das, was Jesus tat, und das ist der einzige Grund. And this is one of the keys to intimacy. Und das ist einer der Schlüssel zur Intimität. You can never have intimacy if you think that you are great. Du kannst niemals Intimität haben, wenn du denkst, dass du großartig bist. You only have intimacy if you understand he is great. Du kannst nur Intimität haben, wenn du verstehst, er ist großartig. And everything that you have is because of him. Und alles, was du hast, ist wegen ihm. Once you understand this, this will help you to be intimate with Jesus. Wenn du das erst einmal verstehst, wird es dir helfen, intim mit Jesus zu sein. He loves you because he is good, not because you are good. Er liebt dich, weil er gut ist, nicht weil du gut bist. He wants to be intimate with you and he made it possible, not you. Er will intim mit dir sein und er hat es ermöglicht, nicht du. You just respond to him. Du reagierst nur auf ihn. Once you understand this, you can never boast in yourself. Wenn du das verstehst, kannst du dich nie wieder selbst rühmen. This is one of the important keys for intimacy with Jesus. Das ist einer der wichtigen Schlüssel für Intimität mit Jesus. I'm going to stop here quickly and I'm going to pray for some miracles now. Ich werde hier kurz aufhören und für einige Wunder beten. Then we continue. Und dann machen wir weiter. If you have any prophetic words or anything, wenn du irgendwelche prophetischen Worte hast, irgendetwas, lass es einfach fließen, okay? From our school of the prophetic and supernatural. Letizia ist eine Schülerin unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. So I told her that she can be free. Deshalb habe ich ihr gesagt, dass sie sich frei fühlen kann. Holy Spirit, I thank you for miracles right now. Heiliger Geist, ich danke dir für Wunder hier und jetzt. I see the Holy Spirit healing a child from autism. Ich sehe, wie der Heilige Geist ein Kind von Autismus heilt. So there is somebody who has a child or is related to a child that has autism. Es gibt jemand, der ein Kind hat oder der mit einem Kind verwandt ist, der Autismus hat. And you've been really desperate. Und du bist wirklich verzweifelt. You have tried to get help. Du hast versucht, Hilfe zu bekommen. But you also have studied specifically what you can do so that this will be better. Aber du hast auch speziell studiert, was du tun kannst, damit das besser wird. And the Holy Spirit is saying, und der Heilige Geist sagt, there's nothing that you can do. Es gibt nichts, was du tun kannst. Just trust. Vertrau einfach. That's the only thing that you can do. Trust. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Vertraue. It's my miracle and not your miracle. Es ist mein Wunder und nicht dein Wunder. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. Right now I command autism to go. Hier und jetzt befehle ich, Autismus zu gehen. I break the spirit of autism over these children. Ich breche den Geist des Autismus über diesen Kindern. I release the power of the Holy Spirit. Ich setze die Kraft des Heiligen Geistes frei. The power that raised Jesus from the dead. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. And I command these autistic children to be healed now. Und ich befehle diesen autistischen Kindern, jetzt geheilt zu sein. Be healed. Sei geheilt. I see somebody that has injured the toe. Ich sehe jemanden, der sich den Zeh verletzt hat. It looks like it's broken, but I'm not sure if it's broken, but it's really hurt. Es sieht so aus, als ob er gebrochen ist, aber ich bin nicht sicher, ob er gebrochen ist. Doch es schmerzt wirklich. It's very painful. Und es ist sehr schmerzhaft. And it's even painful today when you walk. Und es ist auch heute schmerzhaft, wenn du gehst. And you're going to be healed perfectly now. Und du wirst jetzt vollkommen geheilt. There will be no more pain. Es wird keinen Schmerz mehr geben. You will be able to run. Du wirst fähig sein zu rennen. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. I simply command every toe of every person that has problem to be healed. Ich befehle einfach jedem Zeh von jeder Person, die Probleme hat, geheilt zu sein. And I thank you for that miracle. Und ich danke dir für dieses Wunder. I see somebody who has a problem with the heart. Ich sehe jemanden, der ein Problem mit dem Herz hat. It's a irregular heartbeat. Es ist ein unregelmäßiger Herzschlag. And when you do a little bit of exercise, wenn du dich ein bisschen anstrengst, you are completely out of breath, very quickly. Bist du sehr schnell völlig außer Atem. And it's because of your heart. Und das liegt an deinem Herz. And Jesus is going to give you a perfect heart right now. Und Jesus wird dir hier und jetzt ein perfektes Herz geben. I command every heart of every person watching this to be healed now. Ich befehle jedem Herz von der Person, die das anschaut, jetzt geheilt zu sein. Every spirit of infirmity, go. Jeder Geist der Gebrechlichkeit, geh. Be healed. Sei geheilt. And Jesus, I thank you. Und Jesus, ich danke dir. Somebody has injured the wrist. Jemand hat sein Handgelenk verletzt. And it's like it looks like there was an injury. Und es sieht so aus, als ob es einen Unfall gab. And now there is a permanent inflammation. Und jetzt besteht eine ständige Entzündung. It's like a chronic inflammation right here in your wrist. Es ist eine chronische Entzündung hier in deinem Handgelenk. And you've done everything you can and it doesn't go away. Und du hast alles getan, was du kannst, doch es geht nicht weg. Es ist ein bisschen besser, dann wieder schlechter, besser, wieder schlechter. And the Holy Spirit is going to perfectly restore it. Und der Heilige Geist wird es perfekt wiederherstellen. So here's what I want you to do. Ich möchte, dass du Folgendes tust. I'm going to pray. Ich werde beten. And then you go ahead and move your wrist in a way that you could not move it before. Und dann bewegst du dein Handgelenk auf eine Weise, wie du es zuvor nicht bewegen konntest. Gib Druck darauf, so wie du es davor nicht machen konntest. Nachdem ich gebetet habe. Und dann möchte ich, dass du Folgendes tust. Ich möchte, dass du in die Kommentare schreibst, only if there is no more pain left and if you have the movement back. Nur wenn keinerlei Schmerz mehr da ist und du die Beweglichkeit zurück hast. I want you to write in the comments wrist. Just the word wrist. Ich möchte, dass du in die Kommentare Handgelenk schreibst. Nur das Wort Handgelenk. Okay. To give glory to Jesus for the miracle. Um Jesus Ehre für das Wunder zu geben. So Holy Spirit, I thank you for this word. Heiliger Geist, ich danke dir für dieses Wort der Erkenntnis. And I thank you for the miracle. Und ich danke dir für das Wunder. I command every spirit of infirmity to detach yourself. Ich befehle jedem Geist der Gebrechlichkeit, sich abzulösen. Just go. Geh einfach. I command every wrist to be healed. Und ich befehle jedem Handgelenk, geheilt zu sein. Pain go. Schmerz geh. Inflammation go now. Entzündung geh jetzt. Movement come back now. Beweglichkeit komm jetzt zurück. Be healed. Sei geheilt. Okay, go ahead and move your wrist. Okay, los, beweg dein Handgelenk. Go and do what you couldn't do before. Mach, was du vorher nicht tun konntest. And then you just write in the comments, rest. Und dann schreibe in die Kommentare Handgelenk. Alright, do you have something? Okay, I'm going to go back to intimacy with Jesus. Okay, ich gehe zurück zur Intimität mit Jesus. So, the first thing you have to do to live in this intimacy. Das erste, was du tun musst, um in dieser Intimität zu leben, ist. You have to rejoice in Jesus and stop rejoicing in other things. Du musst dich an Jesus erfreuen und aufhören, dich an anderen Dingen zu erfreuen. Make him the source of all of your joy. Mach ihn zur Quelle von all deiner Freude. Secondly, zweitens, you have to reject any self-righteousness. Du musst jede Selbstgerechtigkeit abweisen. You are not right before God or good before God because of what you did. Du bist nicht gerecht vor Gott oder gut vor Gott wegen dem, was du getan hast. But there is the next thing you have to do. Aber da ist noch eine weitere Sache, die du tun musst. Remember the context. Denk an den Kontext. Paul is saying. Paulus sagt. Oh, that I may know him intimately. That's my longing. Oh, dass ich ihn intim kenne. Das ist meine Sehnsucht. That's his context. Das ist sein Kontext. Look what he says in verse 13. Schau, was in Vers 13 sagt. I do not depend on my own strength. Ich verlasse mich nicht auf meine eigene Stärke. To accomplish this. Um das zu erreichen. So Paul is saying, this is what I long for. Paulus sagt also, danach sehne ich mich. This is what I really desire. Das ersehne ich mir wirklich. But I don't depend on myself to make it happen. Aber ich verlasse mich nicht auf mich, damit es passiert. Isn't that amazing? Ist das nicht fantastisch? It's almost like a paradox. Es ist beinahe ein Paradox. Paul said, Paulus sagt, this is what I want, this is what I pursue, this is what I desire. Dies ist, was ich möchte, dies ist, was ich anstrebe, dies ist, was ich ersehne. But, aber, I don't depend on my strength to make it happen. Ich verlasse mich nicht auf meine Stärke, um es geschehen zu lassen. Jesus is my strength, even to walk in intimacy. Jesus ist meine Stärke, sogar um in Intimität zu leben. Paul relied on Jesus to make happen what he desired. Paulus verließ sich auf Jesus, dass er das geschehen lässt, was er sich ersehnt. He knew that Jesus makes everything happen. He just has to trust him. Er wusste, dass Jesus alles geschehen lässt. Er musste ihm nur vertrauen. Do you know why this is important? Weißt du, warum das wichtig ist? Because otherwise we get back to our own works. And then we go back to self-righteousness. Denn sonst gehen wir zurück zu unseren eigenen Werken und dann gehen wir zurück zur Selbstgerechtigkeit. Look at me. Schau mich an. I have so much intimacy with Jesus. Ich habe so viel Intimität mit Jesus. I get up early every morning to pray. Ich stehe jeden Morgen früh auf, um zu beten. What time do you get up to pray? Wann stehst du auf, um zu beten? You see, we fall into this self-righteousness if we think we have the strength to make it happen. Siehst du? Wir fallen in diese Selbstgerechtigkeit, wenn wir denken, wir hätten die Stärke, es geschehen zu lassen. Do you know what? Weißt du was? The more you depend on Jesus, the more intimate you will be with him. Je mehr du von Jesus abhängig bist, desto intimer bist du mit ihm. So here's what you do. Deshalb machst du Folgendes. You say, life makes no sense without intimacy with Jesus. Du sagst, das Leben macht keinen Sinn ohne Intimität mit Jesus. And then you say, und dann sagst du, Jesus, I need you even for that. Aber Jesus, ich brauche dich sogar dafür. You are my strength. Du bist meine Stärke. You are the one who helps me to live this. Du bist derjenige, der mir hilft, das zu leben. Do you know what? Weißt du was? I do not need alarms to wake up. Ich brauche keinen Wecker, um aufzuwachen. Do you know why? Weißt du warum? Because many years ago, weil ich vor vielen Jahren I said to Jesus, zu Jesus gesagt habe, ich möchte nicht von einem Wecker aufgeweckt werden. Ich möchte von dir aufgeweckt werden. He wakes me up every single morning. Und er weckt mich jeden einzelnen Morgen auf. So everything depends on him. Es hängt also alles von ihm ab. Don't do even intimacy with Jesus in your own strength. Leb nicht einmal Intimität mit ihm aus deiner eigenen Kraft. So how do you do this practically? Wie machst du das praktisch? You say, Jesus, thank you, you are my strength. Du sagst, Jesus, danke, du bist meine Stärke. Thank you, you are helping me to be intimate with you. Danke, du hilfst mir, intim mit dir zu sein. Thank you, you are helping me to reject self-righteousness. Danke, du hilfst mir, Selbstgerechtigkeit abzuweisen. I trust you, thank you, you are everything. Ich vertraue dir, danke, du bist alles. And then the last thing that Paul said. Und das Letzte, was Paulus sagt, the last thing that I want to say what he said, oder das Letzte, was ich sagen will, dass er sagt, is he says something very interesting. Er sagt etwas sehr Interessantes. He says, one thing I do. Er sagt, eines tue ich. One thing. Eine Sache. Forget what is behind. Ich vergesse, was hinter mir ist. And push on to what is in front. Und ich dränge vorwärts zu dem, was vorne ist. It's like pursue what's in front of me, like chase what is in front of me. Es bedeutet, das zu verfolgen, dem nachzujagen. Run after what's in front of me. Dem nachrennen, was vor mir ist. He called it one thing. Er nannte es eine Sache. And then he says, forget behind. Go forward. Und dann sagte er, vergiss das Hintere, geh vorwärts. Look, schau. Nobody can have intimacy with Jesus if you keep living in your past. Niemand kann Intimität mit Jesus haben, wenn er immer noch in seiner Vergangenheit lebt. Oh my God, that's deep. Oh du meine Güte, das ist tief. It's Paul saying it, not me. Danke, Paulus sagt das, nicht ich. Look, let me say this again. Schau, lass mich das nochmal sagen. Nobody can have intimacy with Jesus. Keiner kann Intimität mit Jesus haben, if you're living in your past. Wenn du in deiner Vergangenheit lebst. Do you know why? Weißt du warum? Because you will open your heart to guilt. Weil du dein Herz für Schuld öffnen wirst. You will open your heart to shame. Du wirst dein Herz für Scham öffnen. You will open your heart to the times when you have failed. Du wirst dein Herz für die Zeiten öffnen, die du versagt hast. That way you cannot be intimate with Jesus. Auf diese Weise kannst du nicht intim mit Jesus sein. Paul had a terrible past. Paulus hatte eine schreckliche Vergangenheit. He murdered the people that loved Jesus. Er ermordete die Menschen, die Jesus liebten. And he said, I have to forget the past. Und er sagte, ich muss die Vergangenheit vergessen. If we don't close the door to our past, wenn wir die Tür zu unserer Vergangenheit nicht schließen, whenever we try to have intimacy with Jesus, wann immer wir versuchen, Intimität zu Jesus zu haben, the voice of accusation will destroy intimacy. wird die Stimme der Anklage die Intimität zerstören. So we try to connect intimately with Jesus. Wenn wir versuchen, uns in Intimität mit Jesus zu verbinden, and there is a voice in our heart saying, und eine Stimme in unserem Herz sagt, look what you did. Schau, was du getan hast. Look the mess you made. Schau dir das Chaos an, das du angerichtet hast. There is no way you can have intimacy like this. Dann gibt es keine Chance, so eine Intimität zu haben. Past is past. Die Vergangenheit ist vergangen. It cannot be changed. Sie kann nicht geändert werden. It can be redeemed. Aber sie kann erlöst werden. It can be redeemed. Sie kann erlöst werden. Jesus loves you so deeply, Jesus liebt dich so tief, that he doesn't remember your sins anymore. Dass er sich nicht mehr an deine Sünden erinnert. So leave the past behind. Also lass die Vergangenheit hinter dir. Even the past of today. Selbst die Vergangenheit von heute. Even if you made something today that was wrong, just say thank you Jesus that I'm forgiven and I'm loved. Selbst wenn du heute etwas getan hast, das falsch war, sage danke Jesus, dass mir vergeben wurde und ich geliebt bin. Thank you. Danke. And do not allow the voice of accusation in your heart. Erlaube die Stimme der Anklage nicht in deinem Herz. It will always destroy intimacy. Sie wird immer die Intimität zerstören. Okay, I'm gonna pray for some more people. Okay, ich werde für einige weitere Leute beten. And then I will let you people go. Und dann werde ich euch gehen lassen, Leute. I see so many wonderful people here. Ich sehe so viele wunderbare Menschen hier. I see Edson here, but he's on the plane flying to here. Teresina. I guess the plane hasn't taken off yet. Ich sehe Edson hier, aber er ist im Flugzeug und fliegt hierher nach Teresina. Ich schätze, das Flugzeug hat noch nicht abgehoben. We have people from Asia. Wir haben Menschen aus Asien. We have people from different countries in Europe. Wir haben Menschen aus verschiedenen Ländern Europas. Brazil. Brasilien. Wonderful how God connects the people. Wunderbar, wie Gott die Menschen verbindet. Okay, there is, I don't know if it's one person or more than one people. Okay, da ist eine Person oder mehr als eine Person. But there is somebody who has a problem in the neck. Doch es gibt jemanden, der ein Problem im Nacken hat. And up here in the neck you have a lot of trouble. Oben am Nacken hast du sehr viele Probleme. In fact, at night you can't sleep very well because of the pain in your neck. Nachts kannst du nicht gut schlafen wegen dem Schmerz in deinem Nacken. And Jesus is going to heal you right now. Und Jesus wird dich jetzt heilen. In fact, there is somebody, I don't know if it's the same person. Es gibt sogar jemanden, ich weiß nicht, ob es dieselbe Person ist. But because of the problem in the neck, even your movement is limited. Aber durch die Probleme im Nacken ist sogar deine Bewegung eingeschränkt. So it's like it's very hard for you to turn the neck all the way around. Es ist deshalb sehr schwer für dich, den Nacken ganz zu drehen. And you're going to be healed. Und du wirst geheilt werden. Jesus, I just thank you for the miracle of the neck. Jesus, ich danke dir einfach für das Wunder des Nackens. I just thank you. Ich danke dir einfach. I command every neck to be healed, every injury to be gone. Ich befehle jedem Nacken geheilt zu sein. Jede Verletzung hat zu verschwinden. And I command your movement to come back right now. Und ich befehle deiner Beweglichkeit, jetzt wieder zurückzukommen. Start moving your neck the way it didn't move before. Los, fang an, deinen Nacken auf eine Weise zu bewegen, die vorher nicht möglich war. You will be surprised how the neck, how the head moves perfectly now. Du wirst überrascht sein, wie sich der Kopf jetzt perfekt bewegen lässt. Go ahead and move. Komm, bewege ihn. You can move your head the way it didn't move before. Wenn du deinen Kopf so bewegen kannst, wie es vorher nicht ging. Just write in the comments, healed. Schreib einfach in die Kommentare, geheilt. Just one word, healed. Ein Wort, geheilt. Somebody has a problem with the muscle. Jemand hat ein Problem mit dem Muskel. It looks like there is a tear in the muscle. Es sieht so aus, als ob ein Riss im Muskel ist. Look, somebody's healed. I can move the head. Schau, jemand ist geheilt. Er kann den Kopf bewegen. More people being healed. Beautiful. Thank you, Jesus. Mehr Leute sind geheilt. Wunderschön. Danke, Jesus. Anyhow, it looks like you have a tear in a muscle. Zurück. Es sieht so aus, als ob du einen Riss in einem Muskel hast. And that tear in the muscle keeps giving you a lot of problems. Und dieser Riss im Muskel macht dir immer wieder viele Probleme. Yes, we're going to pray for your ligament in the knee also. Ja, wir werden auch für die Bänder in deinem Knie beten. And you, my friend, you will be able to move your knee the way it didn't move before. Und du, mein Freund, wirst in der Lage sein, dein Knie so zu bewegen, wie es vorher nicht möglich war. All right, go ahead and let me pray, then you go ahead and test it. Okay, lass mich beten und dann überprüfe es. Jesus, I thank you that you're God of the supernatural. Jesus, ich danke dir, dass du übernatürlich handelst. Every muscle that is torn, I command you to be put together now. Jeder Muskel, der gerissen ist, ich befehle dir, dich jetzt zusammenzufügen. Right now. Hier und jetzt. Muscle be healed. Jeder Muskel sei geheilt. And I command the torn ligament in the knee to be put together. Und ich befehle dem gerissenen Band im Knie, sich zusammenzufügen. I command you not only to be fixed, but to be perfect. Ich befehle ihm, nicht nur repariert zu sein, sondern perfekt zu sein. Like a brand new ligament. Wie ein brandneues Band. I release a new ligament from heaven into your knee. Ich setze ein Band vom Himmel in deinem Knie frei. Okay, one last thing. Okay, eine letzte Sache. I'm going to pray for everybody who's got problems in their shoulders. Ich werde für jeden beten, der Probleme in seinen Schultern hat. And here's what you're gonna do. Und du mach dabei bitte Folgendes. You're going to move your shoulder, your arms, the way they did not move before. Bewege deine Schultern und deine Arme so, wie sie vorher nicht beweglich waren. So for instance. Zum Beispiel. If you could only raise it like this. Wenn du den Arm nur bis hier heben konntest. You're going to make a very simple step of faith. Wirst du einen ganz einfachen Glaubensschritt machen. You're going to do this. Du wirst Folgendes tun. Heb einfach die Arme. Rest by the power of Jesus. Und du wirst überrascht sein von der Kraft Jesu. Every shoulder be healed right now. Jede Schulter sei geheilt hier und jetzt. Go ahead. Move. Los, bewege dich. Move your shoulder and do something you couldn't do. Bewege deine Schulter und tu etwas, was du nicht tun konntest. And then you start to praise Jesus and give glory to him. Und dann fange an, Jesus zu preisen und gib ihm die Ehre. Look, curato tuo ombro diretto. Somebody's healed in the right arm, in the right shoulder. Schau, jemand ist an seiner rechten Schulter geheilt worden. Many shoulders are being healed right now. Viele Schultern werden jetzt geheilt sein. I've seen that very, very clearly. Ich sah das sehr, sehr klar. Guys, thank you for being here. Leute, danke, dass ihr hier gewesen seid. Leticia, you did perfect. Leticia, du machst das perfekt. Very, very good. Thank you. Very proud of you. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Danke. Guys, we love you. We love serving you. Leute, wir lieben euch. Wir lieben es, euch zu dienen. Remember. Erinnert euch. Life makes no sense. Das Leben macht keinen Sinn. Unless we live in intimacy with Jesus. Wenn wir nicht in Intimität mit Jesus leben. If your life doesn't make sense. Wenn dein Leben keinen Sinn macht. It's because you don't live in intimacy with Jesus. Dann liegt das daran, dass du nicht in Intimität mit Jesus lebst. You every day rejoice that you have him. Also juble jeden Tag, dass du ihn hast. Every day you stop looking at yourself and think that you're great because you've done great things. Jeden Tag hörst du auf dich zu schauen und zu denken, dass du großartig bist, weil du großartige Dinge getan hast. Check self-righteousness. Du weißt jede Selbstgerechtigkeit ab. You don't do it by your strength. He is your strength for everything. Du tust es nicht aus deiner Kraft. Er ist deine Kraft für alles. And then remember. Und dann erinnere dich. Close the door to the past. Yesterday's gone. Schließe die Tür zu deiner Vergangenheit. Gestern ist vorbei. People who live in the past destroy intimacy always. Menschen, die in der Vergangenheit leben, zerstören immer die Intimität. You have an incredible, wonderful Monday. Habt einen fantastischen, wunderbaren Tag. I'm also going to have an incredible, wonderful Monday. Ich werde auch einen fantastischen, wunderbaren Tag haben. Thank you guys for being here. Danke, Leute, dass ihr hier gewesen seid. Ciao, ciao. Ciao, ciao.